Deutschlandfunk. Länderzeit. Mit Petra Ensminger, guten Tag. Ja, noch wissen wir eigentlich nur, dass die Briten für den Ausstieg aus der EU gestimmt haben. Aber wann das alles vollzogen wird, wie das vonstatten gehen soll, da bleiben große Fragezeichen. Erst wenn die britische Regierung formell ja ihren Austrittsantrag nach Artikel 50 des EU-Vertrags gestellt hat, können Verhandlungen über das künftige Verhältnis des Vereinigten Königreiches zur Europäischen Union beginnen. Diese Verhandlungen müssen dann binnen 2 Jahren abgeschlossen sein, wobei diese Frist auch verlängert werden kann. Quo vadis Great Britain heißt es also, und derweil laufen auch hierzulande im Hintergrund nicht nur Planspiele ab. Was wäre, wenn? Vielmehr wird schon geplant und agiert. Wen betrifft der Ausstieg wie? Der Frage gehen wir nach heute hier in der Länderzeit, dann eben auch mit dem Blick auf die Bundesländer. Was tut sich dort? Welche Chancen und Risiken werden gesehen? Sie können sich beteiligen. Was sagen Sie zum Austritt, zum möglichen Austritt, muss man ja sagen, der Briten? Was denken Sie, wie sich der auswirken könnte? 00800 4464 4464, so lautet unsere gebührenfreie Telefonnummer. Europaweit, das heißt auch aus Großbritannien, können Sie uns anrufen, ohne dass es Sie etwas kostet. Noch einmal die Nummer 00800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine Mail dann an länderzeit@deutschlandfunk.de und die Adresse und Telefonnummer finden Sie auch im Internet über unsere Homepage deutschlandfunk.de/länderzeit. Und bevor wir diskutieren, haben wir einiges ja zu klären. Professor Dr. Wim Kösters ist uns aus Münster zugeschaltet, Volkswirt und Mitglied des Vorstands des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Morgen. Ja. Ja, im Vorgespräch haben wir über die Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass es tatsächlich zu einem Austritt kommt. Da waren Sie sehr vorsichtig. Was würden Sie aktuell sagen? Wie ist da Ihr Gefühl? Ja, schwer einzuschätzen, weil es einen Dissens in der britischen Regierung gibt und man nicht so eine einheitlichen Linie findet. Zum Beispiel hat auch in der letzten oder vorletzten Woche der deutsche Kommissar Oettinger gesagt, er würde keine Wetten eingehen, dass das Vereinigte Königreich wirklich die EU verlassen würde. Also gibt es einige Unwägbarkeiten und auch Hürden, auf die wir eventuell noch tiefer ja auch eingehen werden in der Sendung. Gehen wir mal davon aus, dass die britische Regierung doch schon, und der Druck muss man sagen, ist ja auch nicht gerade gering, dass also die britische Regierung formell ihren Austrittsantrag dann stellt. Selbst dann ist noch nicht klar, wie das künftige Verhältnis zur EU, der dann 27 aussieht. Da muss verhandelt werden. Diese Unsicherheiten bleiben, bezogen auch auf die Wirtschaftsbeziehungen. Ja, der Artikel 50 besagt ja, dass ein Austrittsantrag gestellt werden muss gegenüber dem Europäischen Rat. Dann und es läuft dann eine Frist von 2 Jahren, in denen der Austritt geregelt werden muss. Es müssen die Pensionsansprüche geregelt werden, die britische Beamte in der Kommission angesammelt haben. Wer kommt dafür auf? Und andere Fragen müssen geregelt werden. Wie ist die mittelfristige Finanzplanung zu ändern und wie schafft man das, schon laufende Projekte abzuwickeln und so weiter. Und dann bestimmt auch der Artikel 50, dass man den Rahmen für die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU grundsätzlich etwas dazu sagen soll. Ob man da schon jetzt feste Regeln dann findet in den 2 Jahren, ist sehr fraglich, aber das wirft dann weitere Fragen auf, wenn man das anschließend macht, erst dieses Verhältnis verhandelt, verlängert sich ja die Zeit der Unsicherheit und das ist meine Kernthese, dass die Zeit, die wir brauchen für all die Verhandlungen, die fällig werden, und das sind eine ganze Reihe, da kommen wir ja vielleicht noch drauf zu sprechen, dass das viel länger dauert, als alle Beteiligten sich bisher vorstellen. Und das heißt ganz einfach auch, dass die Zeit der Unsicherheit länger wird. Und Unsicherheit bedeutet für Wirtschaft Gift, für Investitionen insbesondere. Und deswegen könnte es da zu wirtschaftlichen Nachteilen nicht nur für Großbritannien, sondern auch für die EU-Länder kommen. Und im Fokus dann der Verhandlungen werden sicherlich die Fragen stehen, Zugang zum Binnenmarkt bzw. Freizügigkeit. Das beißt sich ja im Moment noch ein bisschen, die Vorstellungen Großbritanniens und dessen, was in der EU vorgeschrieben ist. Ja, also die Brexiteers, also die Befürworter des Austritts, haben ja versprochen, dass Großbritannien die EU verlässt, auch den Binnenmarkt verlässt. Aber das wird ja eine schwierige Sache sein, denn bedenken Sie nur mal, der Bankplatz London, der Finanzplatz London ist der wichtigste der Welt. Und wenn jetzt der abgeschnitten wäre vom Kontinent, dann müssten sich Banken überlegen, ob sie noch in Großbritannien ihr Geschäft weiter betreiben wollen. Denn bisher können sie von Großbritannien aus, weil sie einen Financial Passport haben, dann auch in den EU-Ländern tätig werden, ohne dort eine Banklizenz zu haben und vor Ort vertreten zu sein. Das wird dann nicht mehr der Fall sein. Und wenn man noch weiß, dass der Finanzplatz London etwa ein Drittel der britischen Steuereinnahmen beiträgt, dann könnte das auch für den britischen Staat Probleme aufwerfen. Das ist also der grobe Rahmen, den man vielleicht auch erstmal stecken muss, um in die Diskussion und auch in die Details dann zu gucken. Uwe Zimmermann ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, heute in Dresden und von dort zugeschaltet. Guten Morgen auch Ihnen. Ja, guten Morgen. Die britischen Kommunen, die waren im Brexit-Wahlkampf noch ziemlich verhalten, muss man sagen, haben dann aber schnell gefordert, bei den Verhandlungen auch mit am Tisch zu sitzen. Sie haben nach dem Referendum relativ rasch gemahnt, weil die Kommunen in Deutschland inwieweit vom Votum vom möglichen Brexit betroffen sind. Ja, das ist richtig. Die britischen Kommunen, auch die Kommunalverbände, haben sich bewusst neutral verhalten während des Wahlkampfes, so nenne ich das jetzt mal, über den Brexit, den Austritt. Als er beschlossen war, waren alle erschreckt. Auch die Städte und Gemeinden in Großbritannien haben gefordert, mit am Verhandlungstisch zu sitzen, weil das doch große, große Auswirkungen auf die Kommunen auf der Insel hat. Das hat natürlich aber auch Auswirkungen für alle anderen EU-Mitgliedstaaten, auch für die Städte, für die Gemeinden, für die Bundesländer in Deutschland. Einige Stichworte sind ja schon angesprochen worden. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Arbeitskräfte, Freizügigkeit, Handel, Import, Export. Manche Standorte in Deutschland oder auf dem Festland in Europa werben schon darum, Nachfolgestandorte für britische, wie zum Beispiel auch den Finanzstandort in London zu werden. Start-ups, junge Arbeitskräfte, junge Unternehmen sollen abgeworben werden. Und es stellt sich natürlich auch die Frage der Finanzierung der Europäischen Union. Der Anteil der Briten am Haushalt der EU würde mit einem Ausscheiden wegfallen. Das ist eine ganz erhebliche Summe. Die Briten haben im letzten Jahr über 11 Milliarden Euro netto in den Haushalt der Europäischen Union hineinbezahlt. Und das müsste zum Beispiel auch Deutschland abfangen. Hat Herr Schäuble ja auch angeblich schon Zahlen vorliegen. Und die Berechnungen sagen, dass es Deutschland ziemlich hart treffen wird. Der Anteil wird wohl von jetzt gut 20% auf 25% ansteigen, den Deutschland finanzieren muss am gesamten Haushalt. Das heißt, 2,5 Milliarden, ist das richtig, die Summe? Die Zahl, die bekannt ist, bis 2,5 bis über 4 Milliarden Euro, die Deutschland mehr in den Haushalt der Union, der Europäischen Union hineinbezahlen muss. Und das müssen natürlich auch die Kommunen in Deutschland, wenn man das große Ganze betrachtet, anteilig finanzieren mit einem Anteil von fast einem Drittel. Also es geht dabei natürlich auch um sehr viel Geld. Darf ich da intervenieren? Ja, es gibt gerade eine aktuelle Studie von CEPS, dem Center for Economic Policy Studies in Brüssel, die das Problem doch viel entspannter sehen. Denn wenn Großbritannien im Binnenmarkt bleibt, muss es auch Beiträge zum EU-Budget leisten. Zudem gehen ihnen dann die bisher ausgehandelten Rabatte verloren. Also wenn es Mitglied im Binnenmarkt bleibt, entspannt sich das ganz erheblich, dann werden diese budgetären Probleme gar nicht so gravierend sein. Sie sagen dann, die sind manageable und für Großbritannien tut sich da wenig und sie werden also wenig einsparen. Die Alternative, wenn Großbritannien jetzt auf WTO-Regeln, also auf die Regeln, die allgemein gelten, zurückfallen würde, dann müssten wieder Zölle gezahlt werden und diese Zolleinnahmen würden für die EU diese Verluste weitgehend wettmachen und für Großbritannien würden eben zusätzliche Zahlungen auf das Land zukommen. Und das ist ganz spannend, allein dieser kleine Gesprächsausschnitt zeigt, mit was wir eigentlich hier gerade diskutieren. Es ist einfach noch sehr viel unklar. Auch die Zahlen sind noch nicht ganz klar. Dennoch gibt es Vorbereitungen. Ich habe es gesagt, im Hintergrund wird schon ordentlich agiert und geplant. Und Uwe Zimmermann, Sie haben auch den Finanzplatz Frankfurt angesprochen. Uns ist zugeschaltet, nämlich gerade Hubertus Feld. Er ist Geschäftsführer der Frankfurt Main Finance. Das ist ein Marketingverein, Herr Feld, kann man das so sagen? Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, wir sind die Stimme des Finanzplatz Frankfurt. Das heißt, was sind Ihre Ziele? Ja, wir vermarkten den Finanzplatz Frankfurt national und international, sind also gerade auch bei dem Brexit-Thema sehr aktiv unterwegs und werben ausländische Banken und andere Akteure, Finanzakteure an und erläutern, weshalb Frankfurt der richtige Standort wäre, um dauerhaft in der EU zu bleiben und die ganzen Probleme zu umgehen, die sich mit einem Brexit bei einem Standort Großbritannien ergeben würden. Sie haben jetzt gesagt Probleme, aber es ist ja auch eine Chance. Haben Sie auch ein bisschen frohlockt, weil Frankfurt als Finanzplatz eben an Bedeutung gewinnen könnte? Das wäre naheliegend zu vermuten, aber die Antwort ist erstmal nein. Wir haben erst ganz deutlich gesagt, das ist sowohl für Deutschland als auch für Großbritannien als auch für die EU eine schlechte Entscheidung gewesen. Von daher haben wir nicht frohlockt, aber wir haben nach dem Prinzip Never Waste a Good Crisis gesagt, also wenn es denn schon so kommt, wie es kommt, dann müssen wir diese Gelegenheit beim Schopfe packen und müssen für den Finanzplatz Frankfurt das Beste draus machen. Tatsächlich hatte man zuletzt ja so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest so in der Finanzwelt es ein bisschen ruhiger geworden ist um den Brexit. Ist das so oder was spielt sich da hinter den Kulissen derzeit ab? Was bekommen Sie mit? Also ich denke, dass es ruhiger geworden ist, das täuscht. Das hat eine Menge damit zu tun, dass einfach vieles unklar ist. Wie wir ja auch schon gehört haben, Artikel 50 ist noch nicht angerufen. Es ist noch völlig unklar, wann das passiert. Ursprünglich vermutete man, dass es Ende dieses Jahres passiert. Dann war relativ deutlich signalisiert von Theresa May, dass das Anfang des Jahres 2017 passieren würde. Mittlerweile gibt es erste Stimmen, die für den Herbst 2017 nach den Wahlen in Frankreich und in Deutschland votieren. Das heißt, es ist noch völlig unklar, wann beginnt eigentlich dieser Prozess, dieser Verhandlungsprozess. Und klar ist dann nur, wenn er einmal angestoßen ist, dann läuft er 2 Jahre und nach 2 Jahren muss er mehr oder weniger abgeschlossen sein. Es gibt zwar noch ein formales Fenster, dass wenn alle anderen EU-Staaten einheitlich beschließen, dass die Verhandlungsdauer verlängert wird, ließe sich das auch noch verlängern, aber das wäre doch ein relativ großes Wenn. Also die vielen Wenns. Dennoch haben Sie direkt nach der Verkündung des Ergebnisses dieses Referendums in Kooperation mit der Frankfurt Rhein-Main GmbH und der Frankfurt Economic Development eine Werbewebseite gestartet, eine Informationshotline eingerichtet und eine Social-Media-Kampagne aufgestellt. Wie ist da bislang die Resonanz? In der Tat haben wir das gemacht. Es ist ja nicht so, dass das Referendum überraschend gekommen ist. Man hatte also die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten und auch wenn man etwas nicht will, muss man doch immer mit rechnen, dass es kommt. Und die Resonanz darauf war weit überdurchschnittlich. Wir haben zum Beispiel eine Social-Media-Kampagne gestartet für Mitarbeiter im Finanzsektor in Großbritannien, insbesondere London. Und hier gab es massive Kontaktaufnahmen, Informationsabrufe. Interessanterweise weniger bei der Hotline, die wir auch geschaltet haben. Das war dort vergleichsweise weniger, aber dafür umso konkreter und umso interessanter. Dort sind dann sehr konkrete Fragen gestellt worden, Immobilienpreise, Verfügbarkeit von Immobilien, auch zum Beispiel den Unterschied Frankfurt-Eschborn, was auch zumindest mal für hiesig Ansässige ein wichtiger Faktor ist. Wie sind die Gewerbesteuersätze? Also das waren ganz konkrete Fragestellungen. Und wir haben seither auch, weil Sie auch eingangs sagten, ist es ruhiger geworden? Nee, es ist nicht ruhiger geworden. Es gibt, wie wir wissen, in der Stadt Sondierungsteams der großen Finanzhäuser, die eben prüfen, welche Funktionen können, sollen, müssen verlagert werden. Auch wenn man noch in keiner Weise heute abschätzen kann, wie letztendlich das Verhandlungsergebnis aussieht, so ist doch genau diese Unsicherheit etwas, was die Wirtschaft überhaupt nicht mag. Und im Zweifel plant man dann für das Worst-Case-Szenario, um vorbereitet zu sein. Und diese Planungen, die laufen im Moment mit Hochdruck. Was heißt das? Wie sieht das dann aus? Das sieht aus, dass man sich eben zum Beispiel darauf einstellt, dass dieses bereits angesprochene Passporting-Rechte, wenn die wegfallen würde, was muss dann passieren? Dann muss man irgendwo innerhalb der EU, und da kommen neben Frankfurt auch noch Amsterdam, Paris, Luxemburg oder Dublin in Frage, entsprechende Banken gründen, die eben die Produkte ebenfalls dann emittieren oder anbieten. Und unser Ziel ist es, vor diesem Hintergrund eben zu sagen, wir wollen als Frankfurt eine New London Bridge, wenn Sie so wollen, sein, die es ermöglicht, hier relativ einfach zu spiegeln, das, was man heute in Großbritannien getan hat, Produkte für den europäischen Markt angeboten, dass wir das in Zukunft aus Frankfurt heraus mit relativ wenig Aufwand auch anbieten können. Also eine Brücke bilden. Ich habe gelesen, dass es die Hoffnung gibt, dass etwa 10.000 Menschen tatsächlich nach Frankfurt kommen könnten von Großbritannien aus. Gleichzeitig aber wird gewarnt, das gibt der Wohnungsmarkt gar nicht her. Dann wird auch gewarnt, Frankfurt sei ja nicht gerade die hipste Stadt. Wie sehen Sie diese Diskussion? Das sind jetzt ganz unterschiedliche Punkte. Lassen Sie mich vielleicht mal mit dem letzten Punkt beginnen. Frankfurt ist nicht die hipste Stadt. Es gab eine ihrer Kolleginnen vom BBC, die kam nach Frankfurt nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder und war ganz überrascht, nicht nur wie grün die Stadt ist, sondern auch wie lebendig und lebenswert die Stadt ist. Frankfurt kämpft immer noch ein bisschen mit dem alten Ruf der Junkies rund um den Hauptbahnhof. Und sie kämpft noch ein bisschen mit dem Ruf, eben nicht den Klammern die internationale Strahlkraft von Paris oder London zu haben. Naja, und mit dem Ruf eigentlich ein glattes Bankenrefugium ohne große Szene, ohne große Kultur zu sein. Ja, ja, dem kann ich aber guten Gewissens wirklich widersprechen. Warum? Nicht nur, weil pro Kopf die Ausgaben für Kultur in Frankfurt größer sind als in jedem anderen Finanzplatz, der erwähnt wurde. Und dass hier von dem größten Treffen der klassischen Orchester bis hin zum größten Club-Event in der Commerzbank Arena alleine in den letzten 2 Monaten entsprechende Veranstaltungen los waren. Also ich glaube, jeder, der heute nach Frankfurt kommt und ein paar Tage hier ist, der wird seine Meinung ändern. Und wir sagen immer, you cry twice, wenn du nach Frankfurt kommst, weil du denkst, das wird nicht gut werden, und zum zweiten Mal, wenn du gehen musst. Werden wir also sehen, wie Sie tatsächlich diesen Ruf auch wieder loswerden. Sie haben ihn ja beschrieben. Ich möchte noch, wir haben eine nicht ganz so gute Telefonleitung, dennoch kurz die Frage stellen. Es gibt ja Bestrebungen, möglicherweise eine autonome Region in London, London City eben auch auszunehmen aus dem möglichen Austritt. Haben Sie da Sorge, dass all die Planungen möglicherweise am Ende vergebene Mühe sind? Also Sorge überhaupt nicht. Warum nicht? Weil es ist im Interesse Europas, dass man mit London einen wirklichen globalen führenden Finanzplatz in der Region hat. Und wir glauben auch nicht, dass Frankfurt oder irgendein anderer Finanzplatz der EU London diesen Rang glaubwürdig streitig machen kann. Von daher ist es wichtig, dass London als Finanzplatz nicht geschädigt wird. Alle Maßnahmen, die diesbezüglich laufen, finden wir per se gut. Aber es wird ohne jeden Zweifel zu ganz bestimmten Verlagerungen kommen. Passporting-Reiz hatten wir angesprochen. Ein anderes, etwas komplexes Thema ist das Thema Euro-Clearing. Diese Verlagerung wird es geben und um die wird es zu kämpfen gelten, eben auch im Wettbewerb mit anderen Finanzplätzen. Aber dass wir uns, ich sag jetzt mal, wenn London tatsächlich seine Bedeutung behält und ein weiterer Dynamo in Europa bleibt, dann ist mir das lieber, wenn 2.000 Arbeitsplätze weniger nach Frankfurt kommen, als wenn es 2.000 Arbeitsplätze mehr wäre und London würde dadurch leiden und würde seine globale Rolle verlieren, weil das schlecht wäre für ganz Europa. Hubertus Feld, Geschäftsführer des Marketingvereins Frankfurt Main Finance. Ich danke Ihnen erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein Momentchen in der Leitung bleiben können. Ich möchte aber das, was wir gerade gehört haben, auch noch mal in unsere kleine Runde hier geben. Wim Kösters vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschafts... Das ist ein neuer Name, jetzt muss ich überlegen. Forschung, genau. Es war ja vormals das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn Sie das hören, auch die Bedeutung, die Frankfurt möglicherweise erlangen kann, das ist ja auch alles ein Abwägungsprozess. Würden Sie denn noch zustimmen, dass es so einen Brückenfunktionsstand haben könnte? Ja, ich kann Herrn Veth nur voll zustimmen. Also es wäre sicherlich schädlich für ganz Europa, wenn London da deutlich seine globale Rolle verlieren würde. Und seine Überlegungen sind sicherlich mit Augenmaß und ich kann das nur unterstützen. Mhm. Wir haben gehört, es gibt möglicherweise einen Gewinner, nämlich Frankfurt. Aber es gibt ja sicherlich auch andere Städte. Uwe Zimmermann vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, die gucken mit bangem Blick. Da wollen wir gleich nochmal nach den Nachrichten dann auch, denke ich, drüber sprechen. Und wir sind dann auch noch verabredet mit der hessischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich, wo wir nochmal den Gesamtblick auf Hessen richten werden. Sie können uns weiter anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage die Nummer noch einmal. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an länderzeit@deutschlandfunk.de und die Länderzeit dann mit AE geschrieben. Wir sprechen heute über die Frage, welche wirtschaftlichen Hoffnungen, finanziellen Befürchtungen gibt es, wenn wir auf einen möglichen Brexit schauen, auch gerade mit Blick auf die Bundesländer. Und wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Uhr 10.35 ist es. Weiter geht es mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Was war das ja für eine Aufregung? Die Briten stimmen mehrheitlich für einen Austritt aus der Europäischen Union. Einige Wochen liegt die Entscheidung nun schon zurück und noch immer gibt es ja viele Unsicherheiten. Ja, oder vielleicht sogar mehr Unsicherheiten zwischen wirtschaftlichen Hoffnungen und finanziellen Befürchtungen. Welche Folgen hat eigentlich der Brexit für die Bundesländer? Das ist das Thema unserer heutigen Länderzeit. Da sind auch Sie gefragt. Was denken Sie über den möglichen Ausstieg? Wo liegen Chancen, wo Risiken für die Regionen in Deutschland? Und wir schauen dann nicht zuletzt nach Hessen. Schon kurz nach der Entscheidung der Briten hatte die hessische Landesregierung Arbeitsgruppen gebildet. Da soll die Lage Hessens und des Finanzplatzes Frankfurt angesichts des möglichen Austritts der Briten aus der EU analysiert werden, geschaut werden, was kann man tun, wie kann man da möglicherweise agieren als Bundesland. Was passiert mit dem Finanzplatz London, welche Rolle kann Frankfurt also spielen? Darüber haben wir in dieser Sendung ja auch schon gesprochen. Hessen möchte natürlich Frankfurt den Banken in London schmackhaft machen. Und aus dem Wiesbadener Landtag ist uns jetzt Lucia Puttrich zugeschaltet, CDU. Sie ist die hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ensminger. Und Sie haben direkt erklärt, Sie werden sich für die Interessen Hessens in Brüssel und in Berlin einsetzen. Was sind denn die Interessen? Was wollen Sie erreichen? Also zum Ersten bedauern wir natürlich, dass Großbritannien aus der Europäischen Union aussteigen möchte. Erstens. Zweitens haben wir die Aufgabe, Chancen zu ergreifen und Risiken zu mindern. Das heißt, für den Finanzplatz Frankfurt sehen wir, welche Chancen wir greifen können, ob es Institute gibt, die nach Frankfurt gehen wollen, die nach Frankfurt gehen müssen, weil sie keinen EU-Pass mehr haben. Wir schauen, ob wir unsere Rolle als Regulierungsort, Finanzregulierungsort noch stärken können, indem die Europäische Bankenaufsicht nach Frankfurt kommen kann. Das heißt, wir führen zahlreiche Gespräche sowohl in Berlin als auch in Brüssel. Es geht da sowohl um rechtliche Rahmenbedingungen, aber natürlich auch um ein Lobbying für Frankfurt. Und was bedeutet das, wenn Sie sagen, Sie führen Gespräche? Gibt es da schon Ergebnisse oder gibt es da schon irgendwelche, ja sagen wir mal, zaghafte Pflänzchen, die Sie setzen konnten? Wissen Sie, es kann noch keine Ergebnisse geben, wenn es noch nicht mal einen Antrag des Austritts gibt. Da sieht man ja eben gerade, dass eben erstmal die Strukturen überhaupt in London geschaffen werden müssen, um Verhandlungen aufnehmen zu können. Was wir machen, ist, dass wir die Situation von unserer Seite analysieren. Dass wir auch ganz klar mal den Blick nochmal darauf richten, wie werden wir denn gesehen in Frankfurt? Wie werden wir denn von London aus gesehen? Wie werden wir international gesehen? Was glauben wir an Stärken zu haben? Und was erkennen bei uns andere als Stärken oder als Schwächen? Wie können wir uns attraktiv machen? Wie können wir auch noch Dinge nachholen unter Umständen oder vorbereitend tun, damit diejenigen, die eine Investitionsentscheidung oder Verlagerungsentscheidung treffen wollen, dann tatsächlich auch zu uns kommen. Das heißt, Sie sind im Moment eher dabei zu sondieren, wo fehlt es möglicherweise noch, wie können wir was tun, damit möglicherweise dann Hessen und Frankfurt eben auch attraktiver ist. Was erwarten Sie sich mal unabhängig vom Finanzplatz für Hessen insgesamt? Das ist im Moment ganz schwer zu prognostizieren, aus dem einfachen Grund heraus, dass man am Anfang vermutete, was als Konsequenz kommen wird. Und eins allein, was die wirtschaftlichen Konsequenzen angeht oder was Exportaktivitäten angeht, wird es auch eine Rolle spielen, wie schnell das ganze Verfahren jetzt in den Gang gesetzt wird. Nichts ist schlimmer für die Wirtschaft als Unsicherheit. Es ist noch gar nicht klar, wann der Antrag tatsächlich gestellt wird. Dennoch haben wir ja schon Konsequenzen. Es gibt schon Einfuhren, die zurückgefahren wurden. Opel hat Kurzarbeit angemeldet. Das ist natürlich schon auch schwierig für so ein Bundesland. Unsicherheit ist das Schwierigste überhaupt, weil Investitionsentscheidungen zurückgestellt werden. Und wenn man dann noch weiß, dass Großbritannien der zweitwichtigste Außenhandelspartner für Hessen ist, dann ist das natürlich ein Wort. Und insofern stellen wir eine Verunsicherung fest. Aber an der Stelle können wir die Verunsicherung insoweit nicht beenden, weil wir den Zeitpunkt des Austrittsverfahrens in der Tat ja auch nicht bestimmen können. Also schauen wir auf die Maßnahmen, die Sie jetzt schon ergreifen können. Eine Maßnahme war ja die, oder beziehungsweise war die Idee, Frankfurt für die Bankenwelt attraktiver zu machen. Das könnte nach Ansicht des hessischen Finanzministers auch sein, auf Bundesebene den deutschen Kündigungsschutz zu lockern, weil der den Bankern zu weit geht? Erstmal gibt man eine ganze Reihe von Maßnahmen. Das kann man nicht auf einen Kündigungsschutz konzentrieren, sondern erst geht es mal darum, dass wir entsprechende Flächen zur Verfügung stellen, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, wir Wohnraum haben, wir entsprechende Büroräume zur Verfügung stellen, aber natürlich auch Rahmenbedingungen wie Steuern und auch Arbeitsrecht. Da geht es aber nicht darum, dass man jetzt Bedingungen und Arbeitsrecht runterschraubt und allgemein das Arbeitsrecht lockert, sondern es geht darum. Das ist eine Idee Ihres Finanzministers. Ja, oder? Aber es geht um Spitzenverdiener in dem Bereich. Es geht um dann eine kleine Sparte von Mitarbeitern, die im Spitzenverdienerbereich sind. Da muss man sich mal anschauen, wie sieht denn das aus mit dem Kündigungsschutz von denjenigen, die sehr viel Geld verdienen? Ist unter Umständen in diesen Bereichen Handlungsnotwendigkeit vorhanden? Ja oder nein? Das wird zurzeit geprüft. Und wir sprechen gleich noch weiter. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, uns anzurufen, uns zu schreiben. Das haben einige auch getan. Mein Kollege Michael Röhl ist ins Studio gekommen. Der fasst uns mal ein paar Stimmen zusammen. Ja, Petra Insminger, interessanterweise suchen unsere Hörerinnen und Hörer immer noch nach Erklärungen auch für diesen Brexit. Das wird dann mit der Insellage, mit dem Inselvolk erklärt, auch mit der Tatsache, dass die Briten selber nur mit einem Fuß auch in der Europäischen Union waren. Es taucht der Hinweis auf, dass die Briten schon immer versucht haben, Sonderwünsche auch zu erlangen im Rahmen der Europäischen Union. Und es wird befürchtet, dass der Austritt uns noch lange hinaus beschäftigen wird und auch hinausgezögert wird. Sie haben ja eben schon darüber gesprochen, das hat zumindest Herr Rössen so formuliert. Und die Briten möglicherweise noch in die Europawahl hineinkommen. Und damit natürlich die Frage, was würde denn solch ein Hinauszögern auch für Deutschland, für die Bundesländer, für einen Platz zum Beispiel wie Frankfurt, für einen Finanzplatz bedeuten? Ein anderes Thema ist die Frage, will Großbritannien überhaupt aus der Union austreten? Anders lässt sich zumindest für Andy Rocks, der uns geschrieben hat, der Eiertanz in Großbritannien nicht erklären. Und wir sollten mal darüber diskutieren, warum dieses populistische Votum ausgesendet wurde, schreibt er. Höchstwahrscheinlich, so seine These, um einmal einen Denkprozess innerhalb der Europäischen Union zum Zustand der Union zu initiieren. Auch da natürlich verbunden die Frage, ein Denkprozess, den wir auch in Deutschland möglicherweise aufgreifen sollten. Dann hat der Freier uns angerufen und er sagt, man hätte sich doch viel, viel länger schon mit dem Fall des Falles, also mit dem Fall des Brexits auch vorbereiten sollen. Da auch die Frage vielleicht auch an unsere Experten auch, hat man das getan auf kommunaler Ebene, auch auf Länderebene? Ist man letztlich vorbereitet und hat ausgearbeitete Konzepte in der Hand, mit denen man dann entsprechend jetzt auch agieren kann? Ein weiterer Anruf aus Köln von Herrn Graf und er befürchtet, dass dieser Austritt Großbritanniens der Anfang vom Ende der Europäischen Union ist und dass das ein schleichender Prozess ist und man in 10, 20 Jahren möglicherweise nur noch die Gründerstaaten übrig haben würde. Also ein Szenario, das möglicherweise realistisch ist, Fragezeichen. Und ein letzter Hörer vielleicht noch, Ralf Lehnert aus Kiel, der uns geschrieben hat. Und ihn ärgert es extrem, dass dieser Brexit immer nur unter dem Stichwort Wirtschaft und Finanzen auch betrachtet wird. Und er sagt, lasst uns doch mal die kulturellen Aspekte anschauen. Zum Beispiel gibt es anscheinend auch Einrichtungen wie das Europäische Jugendorchester, das in Großbritannien angesiedelt ist. Also die Frage auch hier in den Raum, in die Runde hinein, gibt es neben den wirtschaftlichen und finanziellen Aspekten vielleicht auch andere, auch kulturelle Aspekte, die man im Blick haben sollte? Dankeschön erstmal Michael Röhl für die Zusammenfassung dessen, was unsere Hörerinnen und Hörer uns zu sagen haben und geschrieben haben. Sie können weiter anrufen, 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie dann wählen sollten. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de und greifen wir tatsächlich die einzelnen Punkte mal heraus. Da war eine Frage ja, ob es ausgearbeitete Konzepte tatsächlich gegeben hat. Das, denke ich, ist eine Frage, die ich gerne Uwe Zimmermann stellen möchte vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die Kommunen, inwieweit konnten die sich überhaupt vorbereiten? Denn dass das Votum kommen würde, das haben wir gehört, das war klar. Das Ergebnis vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Aber gab es schon vorher eine Idee, wie man damit umgehen kann? Klare Antwort, die gab es nicht. Es gab bis vor einigen Jahren ja auch gar noch nicht die Möglichkeit, aus der Europäischen Union auszutreten. Dass die Brexit-Kampagne im Vereinigten Königreich im Gange war, dass der Wahlkampf darüber im Gange war, natürlich ist das über Medien zu vernehmen gewesen. Mit dem Ergebnis hat, glaube ich, eine Minderheit gerechnet, selbst die Befürworter des Brexit. In Großbritannien haben den Eindruck gemacht, dass sie überrascht waren. Was die Ministerin Frau Puttrich eben beschrieben hat, jetzt die Situation zu analysieren, sich die Frage zu stellen, wovon müssen wir ausgehen, welche Ziele wollen wir erreichen, das ist eine Situation, die sicherlich in Hessen, in Frankfurt, aber auch in anderen Bundesländern, in den Städten und Kommunen insgesamt jetzt ansteht. Vieles wird davon abhängen, wann die Briten und ob die Briten einen Austrittsantrag stellen, wie die Austrittsverhandlungen laufen und mit welchem Inhalt. Professor Kösters hat vorhin darauf hingewiesen, dass es womöglich die Variante gibt, dass die Briten im europäischen Binnenmarkt bleiben könnten. Ich weiß nicht, ob das das Ergebnis sein wird, aber denkbar ist das immerhin. Und das wäre natürlich eine ganz andere Situation für Städte in Deutschland, die Unternehmen haben, die exportieren, auch auf die Inseln, auf die britischen Inseln, ist das natürlich eine ganz erhebliche Ungewissheit. Die Frage, wie wird es wirtschaftlich, geschäftlich weitergehen? Und da kann ich mich, wie ich sagte, der Analyse von Ministerin Puttrich anschließen. Auch das werden die Standorte jetzt in Deutschland machen müssen und sich die Frage stellen, was würde es bedeuten, wenn die Briten ausscheiden, insbesondere wenn sie aus dem gemeinsamen Binnenmarkt ausscheiden würden. Und auch das ist eine relativ schwierige Angelegenheit, weil wir eben die Konditionen auch noch nicht wirklich kennen. Lucia Puttrich, die hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. Dennoch, ich weiß, der Bankenverband hat sie gelobt, weil sie relativ schnell auch an den Start gegangen sind, Arbeitsgruppen gebildet haben, das Finanzplatzkabinett zusammengerufen haben, das auch ständig tagt. Konnte man sich denn vorbereiten überhaupt? Oder hatten Sie schon tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Plan vorher? Ja, Sie können sich nicht darauf vorbereiten, auch nicht konkret vorbereiten, wenn Sie nicht wissen, was konkret kommt. Im Allgemeinen natürlich schon. Das war bei uns schon so, dass gleich nachdem der Brexit bekannt war, wir nicht nur aktiv wurden, es wurde eine Internetseite von der Wirtschaftsförderung gleich freigeschaltet, eine entsprechende Werbeseite. Es gab schon im August einen Besuch unseres Wirtschaftsministers in London selbst. Er sprach dort mit Bankenvertretern. Das sind alles informelle Gespräche, die dort stattfinden. Das heißt, wir haben intensive Kontakte, intensive Vorbereitungen. Wir haben auch einen Maßnahmenkatalog jetzt sehr zügig aufgrund der Kenntnisse, die wir haben, in Arbeit, entwickeln den auch ständig fort, bei dem man auch sagen muss, der kann nicht abschließend sein, weil die Bedingungen halt insgesamt, wie gesagt, noch nicht klar sind. Denn dann eine weitere Frage war ja auch, Sie sagen es, die Bedingungen sind noch nicht klar und man hat ja auch den Eindruck, dass die britische Regierung es nicht sonderlich eilig hat, den Antrag zu stellen. Eine Frage unseres Hörers war dieses Hinauszögern, was bedeutet das eigentlich? Ja, die Frage an Sie, was bedeutet das für eine Landesregierung? Das ist ganz schwierig, weil sie im Prinzip auf einem gepackten Koffer sitzen, aber nicht richtig wissen, wo sie hinlaufen sollen. Ich habe den Eindruck, dass es bei der britischen Regierung gar nicht mal ein Rauszögern ist, weil man nicht will, sondern weil man nicht kann, weil man selbst nicht vorbereitet ist, weil man die entsprechende Struktur nicht hat. Also im Moment ja die Situation, dass mal die Verhandlungsstrukturen aufgebaut werden müssen innerhalb der britischen Regierung und auch innerhalb der Europäischen Kommission. Also wir sind in der Situation, weil wir wissen, da wollen welche raus, aber der Weg dorthin ist nicht beschrieben, nur das Ziel. Frankreichs Präsident Hollande, der macht sich ja sehr stark für den Standort Paris, jetzt nochmal bezogen auf den Finanzplatz. Würden Sie sich denn von der Bundesregierung, die sich ja eigentlich relativ bedeckt hält, was das Werben um den Finanzplatz Frankfurt angeht, auch mehr Unterstützung wünschen? Ich glaube, in der jetzigen Situation geht es nicht darum, laute Töne zu verkünden und laut zu werben, sondern es geht darum, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das machen wir als hessische Landesregierung und das macht auch die Bundesregierung. Wenn jetzt ein Eindruck entstünde, dass Hase und Igel loslaufen oder wer schnappt die Wurst als erstes dran ist, dann gäbe es einen Machtkampf. Und ich glaube, Machtkämpfe sind da nicht sinnvoll. Sondern aber Signale sind ja sicherlich hilfreich, ne? Wenn sie auch von der Bundesregierung kämen, dass man sagt, irgendwie, ja, wir unterstützen da Frankfurt, klar. Wir unterstützen Hessen, wäre es ja nicht schlecht. Als Landesregierung die Signale, dass man unsere Bemühungen intensiv unterstützt. Mhm. Frau Puttrich, ich muss Sie leider, muss ich sagen, verabschieden. Sie haben noch weitere Termine. Bedanke mich aber bei Ihnen, dass Sie die Zeit gefunden haben, die hessische Sicht auch einfach nochmal darzustellen. Denn wir wollen in die Bundesländer eben schauen. Erstmal ja, Ihnen noch einen schönen Tag. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Mhm. Wir sprechen darüber zwischen wirtschaftlichen Hoffnungen und finanziellen Befürchtungen. Das ist klar. Welche Folgen hat der Brexit für die Bundesländer? Da liegt der Schwerpunkt tatsächlich sehr stark auf den wirtschaftlichen und finanziellen Aspekten. Die Fragen unserer Hörer gingen aber auch noch in andere Richtungen, die wir sicherlich aufgreifen können. Warum muss es immer Wirtschaft und Finanzen sein? Sicher eine Geschichte, die man hier in der Runde auch besprechen kann, war die Frage, das ist ja ein populistisches Votum möglicherweise gewesen, was auch einen Denkprozess anstößt. Soll. Und Uwe Zimmermann, ich weiß von Ihnen, vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, das ist ja auch Ihnen ein Anliegen zu sagen, ja, da muss sich vielleicht in der Europäischen Union auch was tun. Vielleicht muss man da bürgernäher werden. Wie ist da die Sicht? Das ist ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Brexit. Zu der Frage, warum ist das so entschieden worden? Wie muss man die Sicht auf die Europäische Union ändern? Zum einen sollte der Brexit-Entscheid in Großbritannien Anlass sein, sich die Frage zu stellen, inwieweit Volksentscheide über welche Themen wirklich zielführend sind. Wenn man die Kampagne über den Brexit in Großbritannien betrachtet, ich war häufig auch dort, auch in den letzten Tagen vor der Abstimmung, auch mit meinem Sohn dort zum Urlaub, dann muss man sagen, dass diese Kampagne mit sehr, sehr vielen Halbwahrheiten, Unwahrheiten oder sogar Lügen gespickt waren, was zum Beispiel Einsparpotenziale angeht. Was die Befürchtung angeht, dass EU-Ausländer Arbeitsplätze wegnehmen würden und anderes mehr. Kurz nachdem, eigentlich sofort nachdem der Brexit entschieden worden war, haben übrigens ganz prominente Brexit-Befürworter öffentlich eingestanden, diese Informationen waren falsch. Deshalb würde ich die Frage stellen, welche wichtigen Entscheidungen kann man eigentlich in welcher Form treffen? Und die parlamentarische Entscheidung ist sicherlich eine, die nicht weniger demokratischer ist als andere. Die nächste Frage ist, was betrifft die Menschen? Es geht um wirtschaftliche Aspekte, aber es geht wirklich auch ganz konkret um betroffene Personen. Wir vermerken gerade in den Städten und Gemeinden in Deutschland einen ganz, ganz deutlichen Anstieg von Einbürgerungsanträgen von Briten, die in Deutschland leben. Auch in Hessen ist enorm angestiegen. Das ist enorm angestiegen, das sind mehrere hunderttausend. Denn wenn die Freizügigkeit enden würde mit einem Ausscheiden der Briten aus der EU, aus dem europäischen Binnenmarkt, dann betrifft das die EU-Ausländer, die in Großbritannien leben, arbeiten, natürlich aber auch die Briten, die außerhalb Großbritanniens in Europa unterwegs sind. Und wie gesagt, viele, viele Briten in Deutschland wollen die deutsche Staatsbürgerschaft, einen Doppelpass oder beantragen, versuchen im Übrigen die irische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Umgekehrt stellt sich die Frage, was ist mit EU-Ausländern, die in Großbritannien arbeiten? Natürlich auch die Frage, was passiert mit den Standorten, den wirtschaftlichen Situationen dort? Wird man alle Baustellen wirklich noch schaffen? Und natürlich die Frage des Miteinanders auf der Ebene der Europäischen Union. Die Briten gehören zu Europa, die gehören auch zu uns und umgekehrt. Wir haben weit über 500 Städtepartnerschaften zwischen deutschen und britischen Kommunen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, hätte man die nicht im Brexit-Wahlkampf aktivieren müssen? Das kann man diskutieren. Aber die Perspektive, die Briten scheiden aus und sind weg, das ist, glaube ich, keine zielführende. Auf der anderen Seite, eine Exit-Entscheidung darf auch politisch nicht belohnt werden. Es darf nicht zur Nachahmung angeleitet werden, denn dann kann die Europäische Union als Gemeinschaft nicht zusammengehalten werden. Auch der Aspekt ist ja vorhin von Herrn Röhl in der Zusammenfassung angesprochen worden. Weitere Exit-Entscheidungen bleiben möglich, auch in anderen europäischen Staaten. Das ist eine Gefahr für die Europäische Union und damit für uns alle, denn die Gemeinsamkeit in der EU, die hat viele, viele Vorteile, auch über die wirtschaftlichen, finanziellen hinaus. Und die gilt es zu bewahren und dafür muss man auch aktiv eintreten und insofern auch die Kommunen sind gefordert, ihre Stimme für Europa zu formulieren. Ich möchte auch die These wagen, das hätten unsere britischen Kollegen tun müssen. Die Städte, die Gemeinden, die Grafschaften, die Kommunen in Großbritannien hätten sich offensiv für den Verbleib in Europa einsetzen sollen. Kurz nachdem die Brexit-Entscheidung getroffen war, ich habe bereits darauf hingewiesen, haben sich zu Wort gemeldet, weil der Austritt große, große Konsequenzen hat und sie jetzt mitverhandeln wollen. Und der Aufruf zur Geschlossenheit, keine weiteren Nachfolger, den hat ja auch gerade Jean-Claude Juncker getan in seiner Rede, der EU-Kommissionspräsident. Der hat gemahnt, es fehle weiterhin eine Einheit in der EU. Was kann man tun, um die EU auch zusammenzuhalten? Sicherlich die Bürger mitnehmen. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herrn Pötsch aus Bayern. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was möchten Sie beitragen? Ja, ich hatte es vorhin schon mal der Dame erwähnt. Meine Kollegin, die den Anruf. Und mir gilt automatisch ein besonderer Glückwunsch an die englische Regierung für den Mut, überhaupt das Volk zu fragen. Nicht das Ergebnis, das beglückwünsche ich nicht. Auf der anderen Seite den Respekt vor den Menschen, dass sie sich so entschieden haben. Das Schlimme meines Erachtens nach ist nur das, dass in Brüssel der bürokratische Überbau nicht begreift, was das ist. Das ist eigentlich eine Affront gewesen gegen diesen Bürokratiekopf, der sich in alle Dinge der Bürger versucht, über die Länder einzumischen. Und das hat die Leute auf Widerspruch getrimmt. Und ich bin auch der Meinung, dass eine alte Macht wie England, so stark, die so lange besteht, wird zwar hier und da das eine vielleicht ein bisschen sich negativ auswirken, aber die wird es nicht in Grund und Boden erschüttern. Das glaube ich nicht, weil sie gehört fest dazu und ist ja auch in der NATO einer der wesentlichen Sicherheitsfaktoren, die wir da haben. Und ich habe es gesagt, Sie rufen uns aus Bayern an und gerade wenn es um Einheit geht, ich meine, die Bayern haben ja theoretisch die Möglichkeit, auch nicht ausgeschlossen im Laufe ihres Daseins ebenfalls auszutreten, dann nicht aus der EU, sondern möglicherweise aus Deutschland. Grundsätzlich halten Sie so ein Referendum für sinnvoll? Grundsätzlich ja, aber es muss halt gezielt besser vorbereitet werden und der Fehler war halt wahrscheinlich, dass zu Beginn des Beitritts viele Bürger nicht befragt wurden oder viele Länder diese Befragung nie gemacht haben, weil dann wäre von vornherein vielleicht der ein oder andere noch gar nicht dabei und die anderen, die sich entschieden haben dafür, wären vielleicht fester installiert. Das heißt, würden mehr zu Europa stehen. Ich danke Ihnen erst einmal für Ihren Anruf und den Einwand, den Sie uns gegeben haben. Eine Mahnung also auch oder ein Hinweis gegen die Bürokratie, die die Bürger möglicherweise ja auch satt haben in Europa. Ich gebe es nochmal weiter an Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das ist ja ein schwieriges Unterfangen, also von Brüssel aus in die Bundesländer, in die Kommunen tatsächlich zu vermitteln, was da getätigt wird, was da gemacht wird. Fühlen Sie sich manchmal von Seiten Kommunen auch ein bisschen drangsaliert von Brüssel, ja, von der Bürokratie? Das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie ansprechen, das Herr Pötsch, der Anrufer, auch angesprochen hat. Kritik an der Europäischen Union ist auch von uns, vom Städte- und Gemeindebund, von den Kommunen in den letzten Jahren geübt worden, weil es in der Tat die Frage ist, ist jede europäische bürokratische Vorgabe notwendig? Ist es notwendig, Dinge im Detail zu regeln, bis in kleine Gemeinden, wo doch die Hoffnung, die Erwartung an die Europäische Union ist, die europäischen Angelegenheiten voranzubringen, unsere gemeinsamen Interessen zu wahren. Und wenn man die Auseinandersetzung, die öffentliche Diskussion in Großbritannien über den Brexit verfolgt, da waren sicherlich drei Themen ganz wesentlich. Das war die Debatte über die EU-Ausländer, übrigens nicht Flüchtlinge vor allen Dingen, sondern EU-Ausländer, EU-Arbeitskräfte, die in Großbritannien sind. Der zweite Punkt war die Befürchtung, in Krisen in Europa mit hineingezogen zu werden, wie zum Beispiel in die Finanz- und Wirtschaftskrise in Griechenland. Und der dritte Punkt war auch die Befürchtung, von Brüssel, von der EU aus zu sehr mit Einzelheiten, mit bürokratischen Vorgaben gegängelt zu werden. Das heißt ja eigentlich nur die Negativpunkte, die ja von dort aus gesehen Negativpunkte, aber das Positive an der EU wurde nicht gesehen? Das ist Teil sicherlich auch der Gründe, warum der Brexit-Entscheid so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist. Die Dinge wurden sehr kritisch, sehr emotional transportiert, im Übrigen auch mit Unwahrheiten oder Unvollständigkeiten. Die Vorteile der Europäischen Union wurden nicht ausdrücklich betont. Und da muss man, wenn man die Situation der Briten ansieht, auch schlichtweg sagen, dass das Schimpfen über die Europäische Union von London aus, von der Regierung der Briten aus, große, große Tradition hat. Die Briten waren ja Jahrzehnte in der Europäischen Union. Und man muss sich fragen, wie konnte denn eigentlich die Mehrheit zusammenkommen gegen die EU? Und einer der Gründe ist, dass immer die britische Regierung sehr leicht beim sogenannten EU-Bashing ist, also bei dem Generalkritisieren der europäischen Entscheidungen. Das hat auch der Premier Cameron gemacht und seine Amtsvorgänger überwiegend auch. Und erst in den letzten 6 Wochen vor der Abstimmung hat der Cameron versucht, die Vorteile der Europäischen Union darzustellen und zu preisen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wer soll ihm das in den letzten 6 Wochen glauben, wenn er viele Jahre vorher das Gegenteil behauptet hat? Und die vielen, vielen Vorteile und wichtigen Errungenschaften in der Europäischen Union sind untergegangen gegenüber diesen Ängsten, die geschürt wurden und auch gegenüber Halbwahrheiten, die dann zu dieser Mehrheit für den Brexit geführt haben. Ich will dann an dieser Stelle aber dennoch auch nochmal nach Deutschland gucken, denn auch hierzulande sind die eurokritischen oder europakritischen Stimmen ja nicht gerade leise. Und man muss sagen, sie sind lauter geworden. Da scheint es ja tatsächlich tendenziell zu fehlen an der Vermittlung eben dessen, was wir auch an positiven Dingen eben der EU zu verdanken haben und nicht nur der EU, sondern dieser ganzen Gemeinschaft. Wir haben eine sehr lange friedliche Zeit hier, die wir sicherlich auch eben dieser Gemeinschaft zu verdanken haben. Ist das ein Schwachpunkt der Politik und den sich auch möglicherweise die Kommunen anlasten müssen, dass zum Beispiel die Partnerschaften nicht gepflegt werden, dass, wir haben es auch gehört, eben Jugendkonzert, ne, dass tatsächlich auch die kulturellen Dinge nicht weiter noch stärker gefördert werden? werden. Und wir wissen ja auch, oft wenn Finanzen schlecht sind, dann wird genau da gespart. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es wird dort auch an der falschen Stelle gespart. Die Städtepartnerschaften, Kommunalpartnerschaften gibt es, sie sind aktiv, zu den Briten über 500. Wir stellen aber fest, dass in der Städtepartnerschaftsarbeit es sehr, sehr schwierig ist, junge Leute zu gewinnen. Wir stellen fest, dass man sich an die riesigen Errungenschaften und Erfolge der EU gewöhnt hat, wie zum Beispiel Freizügigkeit, wie den Handel, wie die Möglichkeit, doch zu studieren, aber auch die Friedenssicherung. All dies wird als selbstverständlich hingenommen und das ist es überhaupt nicht. Und das ist auch verbunden damit, dass die Europäische Union als Erfolgsmodell weitergeführt wird. Es ist im Übrigen so, dass die Europäische Union bis heute viel zu sehr kopflastig, auch teilweise wirtschaftslastig ist. Das heißt, es gibt für die Bürger und für die Bürgerinnen kaum Möglichkeiten, Europa emotional kennenzulernen und zu erleben. Es gibt Programme wie zum Beispiel Erasmus und Erasmus Plus. Millionen von Studenten haben im europäischen Ausland studiert. Das gibt's. Es gibt die Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften. Aber in Summe für den Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin, wenn ich das so formulieren darf, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, die Europäische Union auch emotional positiv zu erleben. Geschürt werden die Ängste, werden die negativen Aspekte in den Vordergrund geschoben. Und dass wir alle darauf angewiesen sind, ein möglichst starkes gemeinsames Europa zu haben, in dem internationalen Wettbewerb, im Übrigen auch in der Sicherung von Wohlstand und von Frieden. Da werden wir gleich nochmal ansetzen nach den Nachrichten, Herr Zimmermann. Wir machen kurz eine Pause und hören uns dann wieder nach den Nachrichten, wie gesagt. Deutschlandfunk, Länderzeit. Mit Petra Enzinger. Ich grüße Sie zur Länderzeit, in der wir heute über den Brexit sprechen. Noch ist er ja keine ausgemachte Sache. Das haben wir hier in der Sendung mehrfach auch gehört. Die britische Regierung lässt sich Zeit. Die deutsche Wirtschaft macht durchaus auch ein wenig Druck. Welche Folgen kann der tatsächliche Austritt denn dann haben? Wie sieht das in den Bundesländern aus? Und wir haben in dieser Sendung zunächst vor allem nach Hessen geschaut. Der Finanzplatz Frankfurt, inwieweit kann er an Bedeutung gewinnen? Aber auch andere Städte haben sich ja positioniert, werben um abwanderungswillige Unternehmen. Sie können uns noch anrufen. 00800 446 44 64. Ich sage die Telefonnummer noch einmal. 00800 446 44 64. Der Anruf ist kostenfrei. Sie können auch eine Mail schicken, dann an länderzeit@deutschlandfunk.de. Also zwischen wirtschaftlichen Hoffnungen und finanziellen Befürchtungen. Welche Folgen hat der Brexit für die Bundesländer? Der Aufruf auch zur Geschlossenheit, er ertönt heute auch aus Brüssel. Mehr Einheit in Europa. Was hat dieser Brexit eigentlich für Folgen? Ist ja möglicherweise ja auch ein Denkanstoß. Darüber haben wir auch gesprochen. Und wie gesagt, wir haben nach Frankfurt geschaut. Da macht man sich ganz große Hoffnungen, dass man möglicherweise ja doch das ein oder andere an Profit herausschlagen kann, was die wirtschaftliche bzw. die Finanzsituation angeht. Wir wollen aber auch noch auf andere Städte gucken. Zugeschaltet aus Münster ist uns Professor Wim Kösters. Er ist Vorstandsmitglied beim RWI Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn wir, Herr Kösters, auf Gewinner und Verlierer gucken, was würden Sie sagen, welche Region muss da eher mit sorgenvollem Blick auf einen möglichen Ausstieg gucken? Ja, wie schon gesagt, es ist schwer, jetzt das einzuschätzen, weil wir noch gar nicht wissen, wie die Verhandlungen ausgehen werden. Wird Großbritannien im Binnenmarkt bleiben, dann werden die Folgen nicht besonders gravierend sein. Wird Großbritannien ganz aus der EU ausscheiden, auch aus dem Binnenmarkt und keine Verbindung mehr halten, was ich für unwahrscheinlich halte, und wird auf dann die allgemeinen Regeln wie zum Beispiel Botswana zurückfallen. Das wird immer als Beispiel genannt. Für dieses Land gelten dann die WTO-Regeln. Man muss also Zölle zahlen für Exporte, Importe und so weiter. Bevor wir das wissen, können wir überhaupt nichts sagen darüber, wie bestimmte Regionen betroffen sein werden. Aber lassen Sie mich noch eine Bemerkung kurz machen dazu, weil das in den Fragen zuvor zum Ausdruck kam. Warum dauert das so lange in Großbritannien? Und dafür gibt's und warum verzögert sich das und schafft diese Unsicherheit? Und das ist ja auch für die Regionen dann problematisch, diese Unsicherheit. In der britischen Regierung gab es zum Zeitpunkt des Referendums nur 12 bis 20 Experten für internationalen Handel. Nun können Sie sich vorstellen, diese Zahl muss man gewaltig aufstocken, um all die Verhandlungen durchzuführen, die notwendig sind. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass die britische Premierministerin die Einheit des Landes jetzt entdeckt hat und zur obersten Priorität gemacht hat. Und sie hat gesagt, sie will so lange keinen Austrittsantrag stellen, wie nicht ein Konsens mit Schottland und Nordirland erzielt worden ist. Hat sie sich was vorgenommen? Das kann ja lange dauern, das zu Wege zu bringen. Und die beiden wollen, dass Großbritannien im Binnenmarkt bleibt. Aber das wäre erklärt dann gegen die Erklärungen der Brexiteers, die für den Austritt waren, dass die sagen, wir wollen auch den Binnenmarkt verlassen. Also da gibt's ganz gewaltige Probleme, die man erst lösen muss. Und deswegen dauert das so lange. Und deswegen weiß man dann auch gar nicht, wie das bestimmte Regionen betrifft und wie das einzelne Bundesländer betrifft. Aber dennoch kann man ja schon erahnen, was möglicherweise passieren kann. Denn schon allein die Ankündigung hat ja durchaus für einigen Wirbel gesorgt. Und es gab auch schon Exportrückstände. Und die deutschen Autobauer, die sind stark vom Export nach Großbritannien abhängig. Da war auch immer wieder zu lesen, gerade Bayern muss sich da sorgen. Nach Angaben des Branchenverbands VDA geht ja jedes fünfte in Deutschland produzierte Auto tatsächlich nach Großbritannien. Aber da kann man ja eine überschlägige, eine ganz, ganz grobe Rechnung machen. Also von den deutschen Exporten gehen etwa 7-8% nach Großbritannien hin. Wenn man eine Exportquote von 40% etwa unterstellt, dann können maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts Deutschlands betroffen sein. Und wenn man jetzt mal unterstellt, dass die Exporte um 10% einbrechen, was ein gewaltiger Einbruch wäre, dann würde das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland mit 0,3% betroffen sein. Und wenn man dann auch berücksichtigt, dass es Importgehalt gibt und in diesen Exporten und wenn man noch sagt, ein Einbruch sofort ist unwahrscheinlich, der wird sich strecken über viele Jahre, dann ist das alles relativ beherrschbar. Und gegenwärtig zeigen die Zahlen auch noch keine Einbrüche, keine großen. Und die Reaktionen der Finanzmärkte waren ja relativ moderat. Mhm. Einfach auch, weil man noch nicht weiß, was jetzt kommt. Und das, aber die Reaktionen können noch kommen, sobald man jetzt Pläne dann auf den Tisch gelegt bekommt, die man für problematisch hält. Dennoch, Sie sagen, es waren keine großen Einbrüche, aber es sind ja tatsächlich doch schon zurückhaltende Investitionen bemerkt worden. Wegen der Unsicherheit, ja. Lucia Puttrich sagte das ja auch, die hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten hier in der Sendung. Wir haben immer wieder gelesen, dass eben, wie gesagt, die Autobauer, aber auch andere ja stark vom Export abhängig sind. Die Frage auch an Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Da gibt es die Gewerbesteuer. Ist das Thema in den Kommunen? Es ist natürlich Thema in den Kommunen, wobei die Zahlen bei der wirtschaftlichen Entwicklung, finanziellen Situation das eine sind, das andere ist aber die Psychologie. Und Verunsicherungen sind auch wirtschaftsfeindlich an sich, das ist hier auch schon angesprochen worden. Herr Professor Kösters hat dargestellt, was die Gesamtsituation für die deutsche Wirtschaft, Ökonomie als angehen könnte. Es kamen in dieser und in letzter Woche auch von Wirtschaftsforschungsinstituten Prognosen, Analysen darüber, inwiefern das Wirtschaftswachstum in Deutschland zurückgehen könnte wegen des Brexits. Aber das sind natürlich alles im Augenblick eher gefühlte Werte. Individuell betroffene Städte, in denen zum Beispiel Standorte sind, von denen man weiß, dass von dort viele PKWs nach Großbritannien exportiert werden oder auch andere Produkte, da spielt das natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Die Verunsicherung spielt eine große Rolle. Und sollten Unternehmen, die dort vor Ort zum Beispiel Gewerbesteuer bezahlen, größere Umsatzeinbrüche haben, wird das natürlich auch direkt die städtische Kasse negativ treffen. Das ist aber im Augenblick alles sehr im Konjunktiv, weil wir nicht wissen, wann werden die Briten den Antrag stellen, wie wird der verhandelt werden. Wird es eine Möglichkeit geben, für Großbritannien im Binnenmarkt zu verbleiben, vielleicht nach dem Modell, wie zum Beispiel Norwegen es im europäischen Wirtschaftsraum ja macht. Viele, viele Unbekannte, aber das Potenzial von negativen Entwicklungen ist gegeben und es wird jetzt natürlich darum gehen, die einzugrenzen, sie zu minimieren. Auch die Briten haben sicherlich kein Interesse daran, den Ast abzusägen, auf dem sie sitzen. Auf der anderen Seite darf das Ergebnis politisch betrachtet am Ende nicht sein, dass man aus der Europäischen Union austritt und alles geht weiter wie bisher. Denn dann könnte das Vorbild sein, auch für andere Mitgliedstaaten, könnte Munition für europakritische Bewegungen sein in der politischen Debatte mit der Frage, wie geht die gemeinsame europäische Entwicklung weiter. Aber das sind natürlich Themen, die kann man im Augenblick leider nicht so konkretisieren, wie wir es konkretisieren wollen möchten. Dennoch die Psychologie, Sie sagen es, die spielt da durchaus eine Rolle. Wir haben über Frankfurt gesprochen. Sie haben auch gesagt, die Kommunen schauen durchaus eben schon, welche Folgen da erfolgen könnten, wenn der Ausstieg tatsächlich kommt. Welche Folgen hat der Brexit für die Bundesländer? Darüber sprechen wir. Neben Frankfurt macht sich auch Deutschlands Hauptstadt Berlin Hoffnung, Vorteile aus einem möglichen Brexit zu ziehen. Da hat Anfang der Woche die Landesregierung gar eine Wirtschaftsrepräsentanz in London eröffnet. Abzugswillige Unternehmen sollen da Informationen über den Standort Berlin bekommen. Aus Berlin ist es uns unser Berliner Landeskorrespondent Philipp Banse jetzt zugeschaltet. Und Herr Banse, wie könnte Berlin denn tatsächlich profitieren? Welche Chancen errechnet man sich da? Naja, das geht schon so ein bisschen aus dem hervor, was Sie anfangs erwähnt haben, nämlich dass Berlin eben so eine Repräsentanz in London aufgebaut hat, um speziell Startups aus London, aber auch andere Europarepräsentanzen aus London abzuwerben. Berlin macht sich so ein bisschen Hoffnung, mindestens Europas Start-up-Hauptstadt zu werden und eben auch große Repräsentanzen aus London nach Berlin zu locken, die halt hier ihre Europaniederlassung machen wollen. Und nach Auskunft der Wirtschaftssenatorin in Berlin haben in den vergangenen beiden Jahren bereits 40 Firmen aus verschiedenen Ländern ihre Repräsentanzen nach Berlin übergesiedelt. Und da fließt natürlich eine Menge Geld rein. Auch der Deutsche Startup-Verband, der Bundesverband der deutschen Startups, der macht sich Hoffnung, dass Berlin eben London als, ja, sagen wir mal, Europas Startup-Hauptstadt ablösen könnte. Also das sind im Wesentlichen die Hoffnungen, die sich die Berliner machen. Berlin ist eine Metropole, die sicherlich auch einen ganz guten Ruf hat, international inzwischen. Sie sprechen von Startups. Sind es denn noch andere Unternehmen, wo man sich Hoffnung machen könnte? Also wo man sagen kann, es ist nicht nur die Chance, vielleicht eine Startup-Metropole zu werden, sondern generell wirtschaftlich zu profitieren. Berlins Kassen haben es ja durchaus nötig. Das auf jeden Fall. Also es ist ja momentan noch so, dass viele internationale Konzerne, wenn sie sich überlegen, eine Niederlassung in Europa einzurichten, häufig eben noch nach London gehen, aus sprachlichen Gründen, aus finanziellen Gründen. Und da ist halt Berlins Hoffnung, dass das diese Wahl häufiger auf Berlin fallen wird. Besonders einen Blick geworfen haben die Berliner auf die sogenannte Fintech-Industrie, also Finanztechnik, Finanzdienstleistungen, die in Berlin jetzt schon sehr stark sind und wo eben nur sehr wenige zum Beispiel nach Frankfurt gehen. Und die ist natürlich auch in London sehr stark. Und gerade auf diese Industrie hat Berlin ein Auge geworfen. Das ist die positive Seite, sagen wir mal. Und sicherlich gibt es dann auch eine andere, nämlich welche? Wo könnte Berlin verlieren? Ja, das ist nicht so sehr im Handel, glaube ich. Denn mit 550 Millionen Euro ist Großbritannien nur Berlins siebtwichtigster Handelspartner. Und der Handel, der würde bei einem Brexit mit Großbritannien ja auch nicht zusammenbrechen. Wir haben das ja auch schon angesprochen in der Sendung. Die Frage ist ja, ob Großbritannien da überhaupt aus dem Binnenmarkt austreten wird. Sondern Berlin macht sich eigentlich viel mehr Sorgen um seine Touristen, denn die Briten sind die größte Touristengruppe in Berlin mit 1,5 Millionen Touristen, Briten 2015. Und selbst wenn der Personenverkehr freizügig bleiben würde, könnte es doch sein, dass das Pfund dann abrutscht bei so einem Brexit und Reisen beispielsweise 20-30% teurer werden. Und das könnte natürlich sehr empfindliche Auswirkungen haben für Berlin. Also der Tourismusfaktor auch noch ein wichtiger, wo man eben tatsächlich auch noch nicht genau absehen kann, wie sich das auswirkt. Wir schauen auch nach Brandenburg, denn das liegt ja direkt neben Berlin. Das haben Sie auch mit im Auge. Da hat die Landesregierung auch eine Rechnung aufgemacht. Möglicherweise gehört das Land zu den Verlierern? Möglicherweise. Also das Finanzministerium in Brandenburg befürchtet, dass Förderungen wegfallen könnten, wenn Großbritannien aus der EU austritt. Und die Rechnung geht so, dass eben 2020 rund 450 Millionen Euro an EU-Fördermitteln wegfallen könnten. Das wären immerhin gut 4, knapp 5% des Brandenburger Landeshaushalts. Wie kommt das? Naja, im vergangenen Jahr hat Brandenburg 466 Millionen Euro von der EU bekommen, weil es als förderungswürdige Übergangsregion gilt. Denn Brandenburg kommt derzeit nur auf 87% des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens der EU. Beim Austritt von Großbritannien, also einer führenden Industrienation mit einem sehr hohen Pro-Kopf-Einkommen, würde in der EU das Durchschnittseinkommen pro Kopf sinken und somit das Pro-Kopf-Einkommen von Brandenburg auf mehr als 90% ansteigen. Und Brandenburg, so hat eben der Finanzminister errechnet, würde dann, Zitat, aus der EU-Förderung ausscheiden. Und das wäre natürlich sehr empfindlich. Was heißt sehr empfindlich? Darf ich da gerade intervenieren? Weil ich erwähnte eben, die CEPS-Studie, die kommt zu einem ganz anderen Ergebnis und das ist untersucht worden, welche Regionen oder welche Länder in Europa gerade dann da Einbußen bei solchen Regionalförderungen haben würden. Und da werden nur Frankreich, Italien, Spanien und Bulgarien genannt. Deutschland wäre davon gar nicht tangiert, wenn es jetzt um Kohäsionsprojekte gehen würde. Gut, also ich kann mich da nur auf die Berechnung des brandenburgischen Finanzministeriums berufen, aber das komplettiert sicherlich das Bild. Und Brandenburg hat natürlich noch einen anderen Blick. Wir wissen, da ist relativ viel Landwirtschaft angesiedelt. Ich weiß von verschiedenen Landesbauernverbänden, dass sie auch schon mit Sorge auf den Brexit geguckt haben. Wie ist das in Brandenburg? Ja, meine, da ist natürlich noch nichts ausgemacht, aber Spiegel berichtet auch darüber, dass natürlich viele in der EU sich jetzt Gedanken machen, wie man sparen könnte. Denn wenn der zweitgrößte Nettozahler, nämlich Großbritannien, letztes Jahr zweitgrößter Nettozahler in der EU ausscheiden würde, dann wäre natürlich Sparen auf jeden Fall eine Option, um diese Ausfälle wettzumachen. Und angeblich haben eben viele Haushälter schon diesen Agraretat im Blick, der mit 55 Milliarden ja ein sehr, sehr großen Batzen des EU-Budgets ausmacht. Und da geht es auch und vor allem um Direktzahlungen, also die jeder europäische Bauer ohne besondere Auflagen pro Hektar bekommt. Und da haben Brandenburgs Landwirte 2015 immerhin 337 Millionen Euro aus Brüssel überwiesen bekommen. Das wird jetzt natürlich nicht auf einmal komplett wegfallen. Aber wenn da gespart werden würde, würden das die Brandenburger Bauern ganz sicherlich zu spüren bekommen. Aber also über die Landwirte werden wir vielleicht auch gleich noch in der Runde sprechen. Ich möchte noch einen Aspekt auch ansprechen, auf den Sie mich aufmerksam gemacht haben, nämlich, dass den Briten aktuell auch 16% vom Grundkapital der Europäischen Investitionsbank eben gehören, die Kredite etwa für Straßen- und Schienenprojekte vergibt. Das klingt so, als könnte das auch Auswirkungen haben, nämlich welche? Ja, da berufe ich mich auf so Berechnungen von Matthias Kullers vom Zentrum für Europäische Politik. Der hat ausgerechnet, dass genau dieser Aspekt eben durchaus auch zu empfindlichen Ausfällen führen kann. Nämlich ziehen die Briten ihr Anteil, ihr Grundkapital in dieser Förderbank ab, fehlen eben dieser Bank Milliarden. Und als Folge könnte die Bank eben weniger Kredite vergeben. Autobahnen, Schienen werden damit finanziert. In Brandenburg zum Beispiel hat letztes Jahr als erste Region überhaupt ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank zum Bau und Umbau von Flüchtlingsunterkünften bekommen. Immerhin 120 Millionen Euro. Und solche Kredite könnten dann nach diesen Berechnungen natürlich dann auch seltener sein und schwieriger vergeben werden und vielleicht ganz ausfallen. Und da wären auch solche Regionen wie Brandenburg von betroffen. Philipp Banse, unser Landeskorrespondent in der Hauptstadt Berlin. Ich danke Ihnen erstmal für diese Informationen und da waren eine Menge Konjunktive. Ich habe nur hören können, weil meine beiden Gesprächsgäste ja per Leitung zugeschaltet sind. Uwe Zimmermann vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und Wim Kösters vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Einer von Ihnen beiden hat fleißig geschrieben. Warum und was waren die Aspekte? Wo ist da noch Ergänzungsbedarf? Also ich weiß nicht, ob Professor Köster auch Notizen gemacht hat. Ich hatte sie jedenfalls auch getan. Und die Dinge, die der Landeskorrespondent Herr Banse aus Berlin und Brandenburg berichtet hat, ja, das sind Szenarien, die möglich sind. Umgekehrt ist es so, wenn ich recht informiert bin, dass die Europäische Union im Augenblick Außenstände, Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 200 Milliarden Euro hat. Da geht es zum Beispiel um die Pensionsverpflichtungen, die zugesagt wurden für die Beamten der EU. Der britische Anteil soll nach den Zahlen, die ich kenne, bei 25 Milliarden Euro liegen. Und in Brüssel war zu vernehmen, dass es keinen Brexit geben würde, solange die Briten diesen Anteil nicht finanziert hätten. Ich stelle das nur als weiteren Aspekt in den Raum, ob tatsächlich die Regionalfinanzierung, Förderung in Brandenburg oder auch in anderen ostdeutschen Bundesländern so empfindlich getroffen wird, wenn die Briten gehen, ob die Handlungsmöglichkeiten der Europäischen Investitionsbank entsprechend so eingeschränkt werden würden. Das scheint möglich, das kann aber im Augenblick niemand wirklich konkret sagen. Dass die Europäische Union wesentlich auch von der britischen Insel aus mitfinanziert wird, das ist Fakt. Und ob andere Mitgliedstaaten, auch Deutschland, wegfallende britische Beiträge, sei es Mitgliedsbeiträge, sei es Anteile an der Investitionsbank, würden ersetzen können, da bin ich völlig unsicher, ob das passiert. Und wenn man hört, dass die Briten zuerst 25 Milliarden Euro an vorhandenen Verbindlichkeiten finanzieren würden, da bin ich auch kritisch, ob die das machen werden. Ob es am Ende wirklich zu einem Brexit kommen wird, ist es möglich, dass der gar nicht kommen wird. Wenn die Briten erst im nächsten Jahr den Antrag stellen sollten, 2 Jahre verhandelt werden würde, vielleicht auch ohne Ergebnis, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste ist, der Exit erfolgt, und zwar ohne verhandeltes Ergebnis, oder die zweite Möglichkeit ist, die Frist kann nochmal verlängert werden. Wenn man so denken würde, dann ist man schon in der Nähe der Parlamentswahlen wieder in Großbritannien, dann in 2019, 2020. Es wäre auch vorstellbar, dass es dann doch zu einem innenpolitischen Thema wird. Ist der Brexit so, wie wir ihn in dem Referendum verhandelt haben, wirklich das, was wir wollen auf der britischen Insel? Aber das ist jetzt, muss ich einräumen, stark spekuliert. Die Folgen aber, die sind so weitreichend, und insbesondere auch die Brexit-Befürworter, das muss man sagen, auf der Insel hatten selbst kein Konzept, was eigentlich passiert, wenn sie eine Mehrheit bekommen würden. Und jetzt muss man gucken, wie man in der Realität Politik macht und wie man die potenziellen negativen Folgen so klein wie möglich hält. Eine ganz spannende Situation, in der wir uns da gerade befinden, im Köster, Sie hatten eben auch das Wort ergreifen wollen. Ja, weil die Unsicherheit besteht auch darin, dass gar nicht klar ist, jetzt rechtlich gar nicht klar ist in Großbritannien, ob das Parlament jetzt zuvor einen Beschluss herbeiführen muss über den Austritt oder ob das Referendum einfach als solches genommen werden kann. Dann eine weitere Frage, wenn man einmal diesen Austrittsantrag gestellt hat, kann man den dann während der zweijährigen Laufzeit noch zurückziehen? Ist auch ein rechtlich ungeklärtes Problem, darauf wollte ich nur hinweisen. Aber wichtiger ist vielleicht noch zur Europäischen Investitionsbank. Man sollte ja nicht nur das aus unserer Perspektive betrachten, sondern auch aus der britischen Perspektive betrachten. Und da ist es so, dass die Europäische Investitionsbank in erheblichem Ausmaß Infrastrukturinvestitionen in Großbritannien finanziert, sodass ein hoher Anreiz für Großbritannien vorhanden ist, in der Europäischen Investitionsbank zu verbleiben, das Kapital dort stehen zu lassen und weiterhin von Krediten von dort zu profitieren. Ob das möglich ist, dass in der EIB dann ein Nicht-EU-Mitglied auch Mitglied ist, das ist eben die ganz große Frage. Also sehen, wo man hinschaut und wo man hingreift, gibt es Unsicherheit und Dinge, die zu klären sind, die aber nicht ganz einfach zu klären sind. Ja, und tatsächlich eben auch die rechtlichen Bedenken. Ich habe gelesen, ob die Regierung eigentlich das Recht hat, einen Kündigungsantrag zu stellen, ist auch noch nicht klar. Das wird tatsächlich vor Gericht auch ausgestritten. Im Oktober soll es da möglicherweise eine Anhörung auch geben über diese Verfassungsfrage, die es tatsächlich ist. Wir haben einen Hörer in der Leitung. Herr Schulze, Jena aus Mecklenburg-Vorpommern, hat uns angerufen. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Schulze, Jena. Ja, Sie möchten etwas zu unserem Thema sagen, genau. Ich rufe an mit einem etwas zornigen Zwischenruf. Auch der Herr vom Städte- und Gemeindebund beteiligt sich an diesem elenden Brüssel-Bashing, wo immer wieder von Bürokratieköpfen in Brüssel geredet, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Leute tatsächlich in Brüssel arbeiten, irgendwelche Regelungen, die notwendig sind, damit es gemeinsame Standards in der EU gibt, zu erstellen. Und wenn man sich anguckt, was dagegen dann die deutschen Bundesregierung, Landesregierung und Kommunalverwaltung und so an Personal haben und ständig an Verwaltungsakten von sich geben, dann ist der Brüsseler Anteil minimal. Und immer sozusagen auf die nächsthöhere Ebene zu schimpfen, wenn man selbst irgendetwas verbockt hat, ist eine Sache, die genau zu dieser elenden, europafeindlichen Stimmung führt. Und ja, man soll damit einfach bitte mal aufhören. Uwe Zimmermann, da sind Sie direkt angesprochen. Ja, also ich kann dem Herrn Schulze Jena in den meisten Teilen recht geben. Die Europäische Union hat ungefähr so viele Mitarbeiter, Beamte, Angestellte wie die größten deutschen Städte. Das ist erstaunlich. Die sind also bei weitem nicht personell überbesetzt oder mit einem riesigen Wasserkopf, wie man hört, ausgestattet, dass da riesige Kosten verursacht würden. Gleichwohl kritisiert auch der Städte- und Gemeindebund inhaltliche Entscheidungen, die aus Brüssel kommen. Und das halten wir auch für richtig, halte ich auch für richtig, und das werden wir auch weitermachen, weil die Europäische Union das Terrain der innenpolitischen Gestaltung betreten hat. Und wir kritisieren auch gesetzgeberische Entscheidungen, die aus Berlin kommen oder aus Landeshauptstädten kommen. Wir stellen aber deswegen nicht Deutschland oder die Bundesländer in Frage. Und das ist eine Diskussion, die auch die Europäische Union aushalten muss. Wo ich dem Anrufer, dem Herrn Schulze Jena, sehr recht geben will, ist, dass wir nicht generell auf EU-Bashing setzen dürfen, nach Brüssel schimpfen und sagen, die Bürokratenmonster sind an allem schuld. Das ist vollkommen falsch, das ist auch gar nicht der Punkt. Aber wir diskutieren die innenpolitischen Themen und das ist auch unsere Aufgabe und die nehmen wir auch wahr. Das heißt aber nicht, dass wir gegen Europa, Europäische Union, europäische Einigkeit wären, ganz im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite sind die Dinge, die dort entschieden werden, auch nicht sakrosankt. Da den richtigen Mittelweg zu finden, das ist nicht immer einfach. Aber ich will auch noch mal ganz deutlich sagen, hat der Anrufer auch gesagt, die mehr darüber, dass Hunderttausende von EU-Beamten in Brüssel, Straßburg, Luxemburg sitzen würden, die ist vollkommen falsch. In Anbetracht der vielen Aufgaben, der Arbeiten, die dort erledigt werden, sind erstaunlich wenig Mitarbeiter der Europäischen Union wirklich real existent. Ich danke Herrn Schulze-Jena. Der Appell ist angekommen, denke ich, bei Herrn Zimmermann. Vielleicht noch mal ganz kurz mit Blick auch auf die Zeit. Wim Kösters, Vorstandsmitglied beim RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Man hat es Ihnen klar rausgehört. Sie sind sich nicht sicher, ob Großbritannien tatsächlich aussteigt. Was wäre denn Ihre Hoffnung? Ja, meine Hoffnung wäre eben, dass das noch mal überdacht wird und ein Weg gefunden wird, eben in der EU zu, dass Großbritannien in der EU verbleibt. Aber das ist eine Hoffnung, die man zum Ausdruck bringen kann. Aber die Erklärungen sprechen ja dem, widersprechen ja dem. Frau May hat ja gesagt, Brexit means Brexit und sie will dabei bleiben und davon muss man zunächst mal ausgehen. Uwe Zimmermann vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, es gibt auch eine Städtekonkurrenz. Ganz kurz noch, wäre das ratsam für uns? Also es gibt ganz eindeutig einen Standortwettbewerb in Europa. Den müssen auch Kommunen in Deutschland führen, tun auch Städte, Gemeinden in anderen Ländern. Darüber darf man aber nicht das gemeinsame große Ganze vergessen. Dass um Arbeitsplätze, Wirtschaft, Standorte miteinander gerungen wird, das findet statt. Aber das darf nicht das Vordergründige sein. Das Wichtige ist, dass wir die Gemeinsamkeiten auch sehen und die auch stärken und weiter herausarbeiten. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie mitgemacht haben. Diese Sendung geht nämlich jetzt zu Ende. Wir haben über die Folgen gesprochen, die ein möglicher Brexit für die Bundesländer haben könnte und haben erfahren, dass das alles noch überhaupt nicht sicher ist und dass wir eigentlich mit sehr, sehr vielen Unwägbarkeiten zu rechnen haben. In der kommenden Woche geht es um zwischen allen Stühlen, wie die Politik in der Türkei die türkischstämmige Community polarisiert. Live aus Stuttgart dann. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwoch.